Tja, Freunde, ich bin ein Schwein. Also nicht ich, aber vielleicht einige von euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Also, unser Thema heute Nacht heißt, ich bin ein Schwein. Und wer von euch fühlt sich angesprochen und würde gerne mit mir darüber reden? Ich bin ein Schwein. Oder wer von euch kennt Leute in seiner Umgebung und ihr würdet sagen, das ist ein Schwein, warum auch immer. Also, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über dieses Thema, 0130 29 11, Telefonnummer, Faxnummer 0130 11 51 22. Erster Mensch heute Nacht. Jörg, 30 Jahre alt. Ja, hallo, Domian? Ja, von wo rufst du an? Aus dem Kanal oder wo? Na, ich rufe ja aus dem Kanal an. So klingt es aber. Ach so, Entschuldigung. Ja, geh mal ein bisschen schön nah ran. Ja, bin ich. Bist du ein Schwein? Ja, bin ich. Warum? Ich bin ein privater Geldeintreiber. Ein privater Geldeintreiber? Ja. Was ist das denn? Ja, ich bin für Leute da, die eben Geld verleihen und eben, ja, ich betreibe dann eben das Geld wieder ein. Mhm. Egal, ob egal welches Alter es ist, also jetzt nicht unter 18 Jahre, aber eben, ja. Habe ich nicht genau verstanden. Für wen treibst du das Geld ein? Ja, für private Leute. Für private Leute. Also genau. wenn sich jemand bei mir verschuldet, kann ich dich anrufen und sagen, hier, der Typ hat jetzt bei mir 5000 Mark Schulden, treib mir das Geld wieder ein. Ja, so ungefähr, genau. Aha. Das ist ja ist das ein Beruf? Nein. Nein, Beruf nicht. Ich mache das jetzt seit 4 Jahren und also ich verdiene gut dabei. Besser als wenn ich jetzt am Arbeiten wäre. Mit welchen, Methoden machst du das? Ja, manchmal muss ich das natürlich ein bisschen hart durchgreifen. Was heißt denn ein bisschen hart durchgreifen? Ja, manchmal muss ich schon Messer zucken. Mhm. Und das macht mir nichts aus. Gut, bei älteren Leuten jetzt, die jetzt, also älter sind jetzt, so wo ich auch, vor älteren Leuten habe ich Respekt, ich bin 30 Jahre alt. Mhm. Und da gehe ich natürlich ein bisschen noch, oder bei Frauen gehe ich natürlich noch ein bisschen harmloser zu. Aber jetzt so bei Jugendlichen, also ab 20 Jahre oder 18 Jahre, dann gehe ich natürlich schon Also, durch. Ne? Das ist so ein bisschen Halbwelt, was du da machst. Richtig, ne? So, genau. Und du bewegst dich immer so am Rande der Legalität. Richtig, genau. Ja. Richtig. Also du zückst auch schon mal das Messer, sagst du. Was hast du schon sonst noch gemacht, so in Richtung Gewalt ausüben oder bedrohen jemand anderen? Ja, manchmal habe ich schon mit dem Messer schon angeritzt, die Haut, ne? Und ja, oder schon ein paar Mal auf Deutsch gesagt, in die Fresse gehauen. Ne? Weil also es geht schon gewalttätig bei dir zu, richtig, und es genau. kann oder es fließt ab und zu auch schon mal Blut. Richtig, genau. Ja. Was sind das für Auftraggeber? Das sind Privatleute. Ja, was für Privatleute? Ja, so. Auf Deutsch gesagt, also ich bin ja auch nicht der Jörg, ich heiße anders. Mhm. Ne, also ich vermute mal, dass das nicht eben so Privatleute sind wie du und ich. Nein, sondern nicht, klar. Was sind das für Privatleute? Du ja. musst keine Namen nennen, auch keine Organisation, nur so grob, damit wir das verstehen können. Ja, Drogendealer manchmal, die jetzt auf Kombi verliehen haben, oder Privatleute, die Geld verliehen haben. Mhm. Manchmal sogar. Also du arbeitest zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, auch für Zuhälter. Richtig, genau, ja. genau, weil ich bin auch körperlich gut drauf. Mhm. Ich bin kein, also ich bin 1,90 groß. Du arbeitest auch für Unterwelt dann, ne? Richtig, genau. Kann man das dann richtig. Auch sagen. Mhm. Um welche Summen geht es da, die du eintreiben sollst? Ja, also ich kriege immer 10%, 15%, kommt immer darauf an, wie du dich aushandeln. Mhm. Und ja, manchmal geht es um die Summen so 10.000 bis knapp 50.000 Mark. Mhm. Und du sagst es gerade, dass du dabei davon sehr gut lebst. Sehr besser gut als wenn ja, du. Ja, wirklich sehr gut. Also dafür brauche ich nicht mehr arbeiten. Wie viel verdienst du im Monat? Ja, also ich kriege immer, kannst du ja ausrechnen. Wenn ich jetzt so einen Auftrag habe von so 15.000, 20.000 Mark, ja, rechne ich auch 10 bis 15%. Mhm. Ja, wie viel kommt das im Durchschnitt im Monat rum? Ja, manchmal habe ich so ungefähr im Monat 20.000 bis 30.000 netto. Du musst du ja auch dann in ständiger Angst leben, denn manch eine Aktion könnte ja auch für dich schlecht enden, ne? Also pass auf, ich habe immer noch jemanden im Hintergrund, also hinter mir, der mich auch fährt, weil ich hab kein Auto, ich habe keinen Führerschein und das ist auch ganz gut so. Und der ist immer noch im Hintergrund. Also dein Bodyguard? Nein, kein Bodyguard, aber immer noch einer, der immer noch ein bisschen aufpasst. Und der verdient auch nicht schlecht dabei. Ich besorge die Aufträge und ja, und das läuft super. Und, hast du schon mal Konflikte mit der Polizei? Hatte ich auch schon. Ich war 5,5 Jahre im Gefängnis gewesen. Und ja. Bist du schon mal angezeigt worden von Leuten? Ja, einmal, aber dann bin ich nochmal hingegangen und dann war es wieder weg. Mhm. Also das ist kein Thema. Du sagst jetzt selbst von dir, dass du ein Schwein bist. Richtig, genau. Du, nur bei älteren Leuten, also da habe ich noch... Da habe ich schon verstanden. Ne? Ja. Hab ich verstanden. Und du teilst ja Geld ein, eben auch für Leute, die ihr Geld wiederum vielleicht auch nicht so auf die ganz legale Art und Weise verdient haben. Ja, natürlich. Dadurch wird es ja dann eigentlich nur noch mal noch schlimmer, ne? Was ja. die moralische Bewertung deiner Tätigkeit angeht. Ja, aber das interessiert mich nicht. Mhm. Na, ich gehe zu den Leuten hin und wenn ich sehe, jetzt gut, wenn jetzt einer so 60, 65 Jahre alt ist, dann drücke ich noch mal ein Auge zu oder... Mhm. Oder manchmal habe ich sogar das Geld vorgestreckt. Mhm. Also es gibt sogar noch einen edlen Zug in dir. Richtig, genau. Bist du bist du bewaffnet, wenn du weggehst? Immer. Also du hast richtig scharfe Waffen bei dir? Richtig, genau. Entweder ein Messer oder eine Pistole dabei. Immer. Ich meinte jetzt eigentlich Pistolen, ne? Richtig, genau. Und das sind sicherlich keine Gaspistolen, sondern... Nein, keine Gaspistolen, keine Frage. Mhm. Mir ist richtig mulmig, während ich das jetzt so höre, was du da so machst. Kannst du verstehen, ne? Ja, sicher. Hast du nicht Angst, dass du irgendwann vielleicht dann das letzte Mal Geld eingetrieben hast? Dass du selbst dabei irgendwie dir so zu Schaden kommst, dass du nichts mehr machen kannst oder dabei umgebracht wirst? Ja, aber was soll ich machen, Domian? Ich bin arbeitslos im Endeffekt, ne? Mhm. Und war 15,5 Jahre im Gefängnis gewesen. Und ich bin gelernter Dreher vom Beruf. Mhm. Ich finde einfach keinen Job. Was soll ich machen? Ist das eine Entschuldigung für so etwas? Nein, keine Entschuldigung, aber... Also, diese Sendung heute heißt, ich bin ein Schwein. Und ich bin hier nicht der Obermoralapostel. Und ihr erzählt mir das ganz einfach mal. Und wir alle denken uns unseren Teil dazu. Was ich dich nur fragen möchte, ist, deine Auftraggeber sind oftmals selbst Kriminelle. Richtig. Und die Opfer, sage ich jetzt mal so, die Leute, die du dann anbaggerst, das sind ja sicher oftmals ganz arme Schweine, ne? Ja, hast du recht. Stimmt. Die älteren Leute hast du angesprochen, die Frauen. Aber damit ist es ja nicht getan. Nein. Denkst du nicht manchmal auch, wenn du vor jemandem stehst und du siehst die realen Verhältnisse, dass der das einfach nicht zahlen kann, dass du dann selbst ins Grübeln kommst und selbst... Nee, manchmal schrecke ich auch sogar vor. Das machst du auch? Manchmal schrecke ich sogar vor, dass so jetzt bei älteren Leuten, so wenn ich jetzt wirklich sehe, dass sie wirklich nichts zahlen können, weil älteren Leuten, weiß ich nicht, da habe ich noch ein bisschen Hemmung dabei. Okay, das hast du ja schon ein paar Mal gesagt, glauben wir dir auch. Ja. Gibt es viele Leute deiner Art, die so Geld eintreiben? Ja, manche sind noch kompromissloser, keine Frage. Also du meinst, du bist noch ein recht humaner Geldeintreiber? Ja, human, ja, klar. Ja. Ne? Das war das Schwein Jörg. Ich danke für deinen Anruf. Ja, gut, alles klar. Tschüss. Tschüss. Wolfgang, 50 Jahre alt. Hallo Wolfgang. Hallo Domian. Ja. Ja, grüß dich. Ich bin ein Schwein, heißt die Sendung. Ja, ich bin eher ein Ferkel. Ein Ferkel? mehr so im sexuellen Bereich. Erzähl es uns. Und zwar, ich habe exhibitionistische Tendenzen. Ja. Da man die ja so in der Öffentlichkeit nicht ausleben kann, bin ich auf ganz, ich möchte mal sagen, sehr fiese Dinge gekommen. Mhm. Ich verarsche die Frauen. Du verarschst die Frauen. Ja. Das ist nicht nett. Aber was und zwar habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich möchte fast jede Frau, ich bin in der Lage, fast jede Frau dazu zu bringen, dass sie mir einen runterholt. Egal, wo die auftaucht. Okay. Ich spreche also die in Kneipen an. Das ist jetzt eine Pornofantasie wahrscheinlich. Nee, das ist keine Fantasie. Du bringst jede Frau dazu, dass sie das macht? Nicht jede, aber ich möchte sagen, 80 oder 90% lassen sich drauf ein. So, bevor ich jetzt auf dich eindresche, erzähle mal, wie du das machst. Und zwar, ich habe, also man muss das mit einer Legende, muss man das schmücken. Und zwar habe ich, ich gebe vor, weil ich eben auch journalistisch tätig bin. Mhm. Ich gebe vor, ich habe einen Auftrag bekommen, die also schon in mehreren Großstädten gelaufen ist, Kondomtest durchzuführen. Der Test ist soweit abgeschlossen und jetzt verlangt diese Firma von mir noch, sie möchten von mir Fotografien haben von einem angelegten Kondom. Und ich finde absolut niemanden, der bereit ist, sich fotografieren zu lassen. Oder aber, wenn ich jemanden finde, ist er zu teuer. Ne? Das waren 200-300 Mark. Sage ich, ich habe ja keine Probleme damit. Ich würde mich ja gern selber fotografieren lassen, aber ich finde niemanden, der es macht. Ne? Das erzählst du den Frauen dann. Und ich quatsche also Frauen an, hey, kannst du fotografieren? Kannst du mit der Kamera umgehen? Mhm. Ja, kann ich. Ja, habe ich schon mal gemacht. Ne? Mhm. Sage ich, Mensch, wärst denn du bereit? Und ich sage, das ist zwar eine bisschen heikle Geschichte, ich nehme mich da fast ein bisschen zurück auch. Ne? Mhm. Sag, Mensch, das ist eine heikle Geschichte, ich brauche da einen Menschen, der ziemlich offen ist, der da offen damit umgehen kann. Und wenn ich denen dann das so erkläre und die Legende drumherum... Du willst mir jetzt erzählen, dass da Frauen drauf reinfallen? Und 90% fallen drauf. 90% fallen drauf ein? Die sagen dann zu dir, gerne, ich bin dir behilflich, zieh mal die Hose aus. Nee, also es geht so einfach geht's nicht. Ich sage, wärst du bereit dazu, sowas zu machen? Mhm. Ich meine, ich weiß zwar nicht, ob das funktioniert, aber du könntest es ja mal versuchen. Mhm. Und dann versuchen die, also so ein bisschen, da kommt so ein bisschen das Helfersyndrom durch. Ach so, ja. Und dann sagen die, ja, okay, ich lass dich da nicht hängen. Ich mag dich ja, du bist ein feiner Kerl und ich finde dich ja nett. Weiß da ist ja im Prinzip auch nichts dabei. Wo passiert es denn dann? Und dann lade ich die ein zu mir, sage ich, du pass mal auf, da kommst mal zu mir, da machen wir was aus. Ich meine, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das versuchen wir mal. Und dann gehen die wirklich ran und sagen, ich habe also dann auch vorbereitete Fragebogen da und zeige ihnen, dass der Test tatsächlich stattgefunden hat. So, jetzt stellen wir uns vor, also ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass 90% aller Frauen dann zu dir dann auch in deine Wohnung kommen. Das könnte ja auch gefährlich sein. Du magst ja ein harmloser Gesell sein, aber es könnte ja auch übel für die Frauen ausgehen. Okay. Nee, da sind welche dabei gewesen, die haben sogar die Freunde mitgebracht. Ne? Da gibt's also Mädels von 18 Jahren angefangen. Das revidiert mein Bild ja über Frauen völlig, jetzt, was du erzählst. Ja, aber eben, mein Frauenbild ist auch gekippt. Also ich habe mein Wolfgang, Frauenbild. Ich will wissen, wie das dann geht. Dann kommen die zu dir in deine Wohnung oder in dein Apartment, wo auch immer hin. Ja, und dann wir erstmal was und dann zeige ich ihnen den ganzen Test und die ganzen Geschichten. Mhm. Und dann sagt sie, ja, wie stellst du denn das jetzt vor? Und dann sage ich, also am besten, ich lege mich hierher und ich meine, du stellst dich hier hin und dann habe ich auch eine Beleuchtung da. Mhm. Also ich sag, das kann man also ohne mit Blitz nicht machen, weil der Kondom reflektiert, das ist nicht gut. Und am besten, man leuchtet das richtig aus. Ich zeige denen meine Kamera, ich lasse die erstmal irgendein Ding anvisieren. Also es gibt einen ganz langen und vorsichtigen Vorlauf. Ja, ja. Und dann in der Tat passiert es. Dann haben die Vertrauen und dann sage ich, naja, jetzt muss ich mich ausziehen vor dir. Das ist mir zwar ein bisschen peinlich, lach mich bitte nicht aus und so. Dann sagt sie, nee, da brauchst du nichts denken dabei, ich bin ein erwachsener Mensch und so weiter. Habe ich schon öfter gesehen. Da sind die vollkommen offen. Also. Wenn ich mich dann hierher lege und habe dann Ständer und ziehe mir den Kondom über. Ja. Also dazu kommt es dann schon, dass du das Kondom überziehst. Ja, und, dann kann ich das noch so schön steuern, dass also nichts geht, dass er nicht hochkommt. Ne? Dann sage ich, komm, jetzt helf mir mal ein bisschen. Ja. Ne? Dann sind die also zu 50% auch bereit und legen selber Hand an, ne? Und helfen mir. Da also du bist ganz stolz, ne? Dass du das so hilfst. Also ich mag schon, ich fand das so wahnsinnig lustig. Löst du das denn hinterher auf oder gehen die Frauen dann nach Hause im Glauben? Die gehen in den Glauben heim und ich sag auch, du, ich zahle dir gern 20, 30 Mark für die Fotos, ich zahle für jedes Foto gern 10 Mark, ich brauche 3 Fotos. Ja. Ja, das ist ja dann noch der Gag. Dann gibt es Frauen, die ziehen ihren Pullover hoch und lassen ihren Busen raushängen und sagen, komm, das geilt dich vielleicht ein bisschen besser auf und so. Also ich habe die ersten Sachen erlebt. Ne? Wahrscheinlich kannst du mit dieser Story ab morgen nicht mehr ankommen bei den Frauen. Das ist die Frage. Nachdem du das hier jetzt erzählt hast. Naja, gut. Was sind das für Frauen? In welchem Alter, die dann zu dir kommen? Die sind also von 18 bis 50. Wenn ich eine anquatsche, wenn ich eine kennenlerne, dann so in einem Nebensatz erzähle ich, was ich so mache und sage ich, du, ich habe hier einen Test, ich habe hier ein Problem. Also außer der Masturbation von Seiten der Frau an dir, passiert weiter nichts. Naja, es ist so, ich versuche erstmal den Kondom anzulegen. Jetzt kann ich das natürlich vom Kopf her schön steuern, dass also keiner hochkommt. Dann sage ich, komm, jetzt helf mir mal ein bisschen. Ne? Dann helfen die mir auch. Ja, ich meine so in der Richtung, es gibt keinen Geschlechtsverkehr zwischen den Frauen. Nein, und dann sage ich, ich brauche 3 Bilder. Ich brauche eins von vorne, eins von der Seite und ich brauche eins. Dann sage ich, ich brauche auch noch eins mit gefülltem Reservoir. Heißt also das Wort Ferkel ist schon angebracht, ne? Was du gerade gesagt hast. Ist ja noch ein bisschen harmlos. Du bist 50 Jahre alt. Ja. Seit wie vielen Jahren machst du das schon? Ja, so 2-3 Jahre. Das ist noch nicht so sehr lange. Das ist ja ein ganz ausgefeiltes System, was du da hast. Ja. Ne? Das hast du dir ja richtig ausgedacht vorher. Ja, das ist also so eingespielt und das ist so perfekt. Hast du auch eine Partnerin? Bist du liiert? Nein, ich bin ja nicht lieber alleine. Und das ist für dich, das ist deine Form von bester Sexualität, sie so auszuleben? Nein, natürlich habe ich auch Partnerinnen und habe auch einen ganz normalen Verkehr mit Frauen. Es kommt auch ab und zu mal eine Frau, die dann sagt, Mensch, ich kann das Geld brauchen. Hast du noch so einen Testbogen da? Ich mache so einen Test mit dir. Und dann macht ihr auch einen Kontakt. Also es ist ja, ich habe das so ein zwiegespaltenes Gefühl. Einerseits ist es natürlich scheiße, was du mit den Frauen machst. Andererseits fallen sie ja auch drauf rein. Ne? Ja. Sie müssten ja auch nicht zu dir in die Wohnung kommen und sowas mitmachen. Da könnte man auch sagen, selbst schuld. Und in der Regel gehen die dann nach Hause und die denken, war okay. Ich meine, es gab zwar Frauen, die haben das ein bisschen angezweifelt, die sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das so richtig glauben kann. Dann sage ich, schau mal, hier sind doch die Fragebögen, hier hast du das Schreiben. Ich meine, ich habe so ein selbstgefertigtes Schreiben von der Firma, die das anfordert. Also, Frauen dieser Welt oder Frauen Deutschlands, seid vorsichtig, wenn euch jemand anspricht und mit solchen Geschichten kommt. Ja. Ne, Wolfgang? Heißt du Wolfgang? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Wolfgang, danke für deinen Anruf und für deine Offenheit. Okay. Tschüss. Tschüssi. Tina ist dran und Tina ist 38. Tina. Ja, hallo? Würdest du auf sowas reinfallen? Nein, bestimmt nicht. Ich kann es wirklich nicht glauben, dass da 90% der Frauen mitgehen. Der Mann ist einfach nur heftig, ne? Wie er das so erzählt hat, ja. Ja. Also, jetzt zu dir. Du heißt Tina, bist 38 Jahre alt. Ja. Hast dich zu dem Thema gemeldet, ich bin ein Schwein. Ja. Bist du's? Ja. Erzähl es mir. Warum? Weil ich nach dem chinesischen Horoskop im Jahr des Schweins geboren bin. Eine sehr schöne Variante, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Stimmt, es gibt ja ein chinesisches Horoskop und da heißt das ja anders als in unserem Horoskop, ne? Ja. Was macht denn das Schwein im chinesischen Horoskop aus? Ja, ich habe jetzt auf einer Chipstüte mal eine ganz tolle Erklärung gefunden. Und zwar ist es da drauf: ritterlich, gewissenhaft und vertrauensvoll. Ja. In Schweinejahren Geborene sind fröhliche Gesellschafter, die zu Ausschweifungen neigen. Aha. Neigst du zu Ausschweifungen? Eher weniger. Weniger. Gab es schon mal, wo wir gerade beim Thema sind, gab es schon mal eine große Ausschweifung bei dir? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, du würdest das jetzt auch gar nicht hier erzählen wollen, ne? Eher weniger, ne? Ja, das merke ich schon. Du bist auch ein bisschen schamhaft, was auch sympathisch ist. Ne? Danke. Wann ist man geboren, wenn man Schwein ist? Also ich bin 1959 geboren. 1959. Ja, und ich wollte auch eigentlich schon zu deiner Geburtstagssendung anrufen, weil wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Am 21. Dezember? Ja. Dann bist du also auch Schütze, ne? Ja, der letzte Schütze. Der letzte Schütze, ich ja auch. Ne? Wenn du das so vergleichst, Schütze und Schwein, so von den Charakterisierungen her, du hast wahrscheinlich noch mehr gelesen über das Schwein als gerade nur diese drei genannten Begriffe. Ähnelt sich das? Nicht sehr. Mir geht das eigentlich auch nicht im Kopf, dass dann jemand, oder dass Leute, die in einem ganzen Jahr, das sind ja Unmengen von Menschen, die in einem Jahr geboren werden, dass die das gleiche Zeichen haben sollen, ne? Und die gleichen Eigenschaften dann auch. Ja, klar. Das ist schon komisch. Glaubst du an sowas? Manchmal ja, manchmal nein, aber eher nicht. Wenn es was Nettes ist, ne? Ja, hier steht zum Beispiel auch noch drauf, große Empfindsamkeit prädestiniert es zum Künstler und Dichter. Das trifft schon eher auf mich zu, ja. Bist du eine Dichterin? Ja, ich schreibe. Du schreibst wirklich? Ja. Was schreibst du? Gedichte, Kurzgeschichten und auch längere Geschichten. Machst du es so privat oder veröffentlichst du? Noch privat. Noch privat. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf, Tina. Ja. Und wünsche dir, was die literarischen Entwicklungen angeht, alles Gute. Ja, vielen und, Dank. Und sei weiterhin ein gutes Schwein. Ne? Ja, ich versuch's. Tschüss, Tina. Danke, ciao. Tschüss. Andrea ist dran und die ist 35. Ja, hallo. Guten Morgen, Andrea. Grüß dich. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Wie sieht's denn mit dir aus? Na, ein bisschen miserabel. Inwiefern? Ein bisschen leise. Ja, fang einfach mal an. Wir kriegen das schon hin. Ja, ich bin deshalb ein Schwein, weil ich die Freundin bzw. die Geliebte meines Mannes zusammengeschlagen habe und dabei bin, meines Mannes Firma zu ruinieren, ohne dass er es merkt. Fangen wir mal mit der ersten Story an. Wo und wie hast du sie zusammengeschlagen? Ja, sie ist meine Nachbarin vor der Haustür. Mhm. Wie hast du es gemacht? Mit bloßen Händen? Oder ja, mit da brauche ich nichts anderes zu. Sie ist mir körperlich stark unterlegen. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr sportlich. Mhm. Mhm. Und wenn ich wütend bin, dann wiege ich ja 3 Tonnen. Geht alles mit dir durch? Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ein sehr überlegter Typ. Na, ich merke schon, wie überlegt du bist. Du bist deinem Mann dann irgendwann auf die Schliche gekommen, dass da was läuft. Ja. Wie lange läuft das schon zwischen den beiden? Das lief ein halbes Jahr. Mhm. Dann hast du nicht deinen Mann erstmal zur Rechenschaft gezogen, sondern hast gleich die arme Nachbarin zusammengeschlagen. Nee, nicht ganz. Ich habe geredet mit ihm. Mhm. Meine Ehe ist mir wichtig. Mhm. Und ich habe zu ihm gesprochen, ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, dass wir miteinander reden. Mhm. Ich sag, das ist sowieso in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen. Hat das Reden mit dem Mann was gebracht? Ja. Das hat schon was gebracht. Doch. Und du hast den Eindruck, dass das wieder eingerenkt worden ist? In den Maßen, wie ich es mir gewünscht habe, auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem musste die arme Frau daran glauben. Ja, wie? Ich habe sie ja vorher gewarnt. Ich bin ja so ganz auf den Kopf bin ich ja nicht gefallen. Du hast sie gewarnt. Ich habe das vorher gemerkt und habe ihr gesagt, dass ich sehr eifersüchtig bin und sie möchte doch bitte meinen Mann in Ruhe lassen. Das war 3 Monate vorher. Achso, und das hat sie dann nicht gemacht. Sie hat die Warnung nicht ernst genommen. Wie heftig hast du sie denn zusammengeschlagen? Wie verletzt war sie denn? Das weiß ich nicht. Sie hat mit mir hinterher darüber nicht gesprochen. Ich weiß nur, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert worden ist und ich jetzt eine Anzeige habe. Du hast eine Anzeige, das findest du auch noch lustig. Ja. Ich finde es richtig. Ja, ich habe eine öffentliche Ausschreibung gemacht in unserem Dorf. Hab überall die Zettel reingesteckt und jeden eingeladen zu dieser Verhandlung. Was glaubst du, wie viele Ehefrauen mir Beifall geklatscht haben? Das ist ja eine ganz schlimme. Ich kann natürlich deine Gefühle verstehen. Trotzdem finde ich es richtig, dass du die Anzeige jetzt am Hals hast. Ich hoffe auch, dass du dann eine deftige Strafe bekommst. Warum? Aber das ist jetzt nur meine... Ja, weil das, glaube ich, das ist nicht der Stil, wie man sowas bereinigt. Finde ich. Aber jetzt erzähl mir bitte noch, wie du die Firma ruinierst. Oh, das geht ganz einfach. Du glaubst gar nicht, wie Frauen, wenn sie böse werden, gerissen werden. Ja. Ich habe die ganze gesamte Buchhaltung in der Firma. Und ich überweise überhaupt keine Rechnungen mehr. Ich ziehe das Geld vom Konto auf mein Privatkonto. Andrea, das ist ja richtig schlimmer Betrug. Ja, natürlich. Warum machst du das? Aus Rache an deinem Mann? Rache würde ich nicht bezeichnen. Sondern? Wie soll ich das erklären? Das sind gemischte Gefühle. Hat das mit diesem Fremdgehen zu tun? Ja, das hat eindeutig mit dem Fremdgehen zu tun. Obwohl du gerade gesagt hast, es hat sich danach eigentlich wieder eingerenkt, nachdem ihr geredet habt. Ja, aber ich traue ihm nicht mehr. Und jetzt ruinierst du seine Firma, indem du ihn betrügst. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Stimmt, die Überleitung stimmt. Er hat mich betrogen, ich betrüge ihn. Ja, nur dieses Betrügen kann übel für dich ausgehen, ist dir klar, ne? Ja, aber irgendwo... die Ehe hat mir alles bedeutet. Also du reißt deinen Mann jetzt unter Umständen in den Ruin und dich unter Umständen auch, ist dir klar, ne? Ja. Wenn das rauskommt und er dich dann anzeigt, oder es wird irgendwann rauskommen, ja, dann könnte sein. Stehst du da. Und das bist du bereit, alles in Kauf zu nehmen, eventuell sogar in den Knast zu gehen, deswegen. Du bist aber drauf. Was? Ich sag, du bist aber drauf. Wieso? Ja, weil ich das völlig beknackt finde. Warum? Weil du ein Mann bist. Nein, Quatsch. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Natürlich verstehe ich dich, wenn du eifersüchtig bist. Ich bin der eifersüchtigste Mensch dieser Welt. Was hätte ich machen sollen? Hätte ich zu ihr gehen sollen und sagen, bitte, bitte, lass meinen Mann in Ruhe. Die Geschichte... Du, ist die eine Scheidung nach der anderen. Und die Frauen leiden. Die leiden. Okay, über diese Geschichte wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Da habe ich meine Meinung gesagt. Aber die andere Geschichte jetzt, dass du deinen Mann gezielt die Firma ruinierst, das finde ich... Also genauso schlimm oder... Ich gehöre zur Hälfte mit in dieser Firma. Hör mal zu, ich habe 8 Jahre lang geschuftet. 15 bis 18 Stunden, um diese Firma aufzubauen. Mit ihm zusammen. Ja? Und ich hatte einen Gottglauben an meinen Mann und an diese verdammte Firma. Und diese Firma hat mich kaputt gemacht. Und ich mache die Firma kaputt. Und die hat unsere Ehe wirklich irgendwo... hat sie mit dran schuld. Ich habe dran schuld, klar. Aber dafür fand ich auch im Knast. So schlimm ist es. Ja, also ich habe eine Stinkwut und ich bin nicht der Typ, der einfach sagt, hier, bemitleidet mich bitte. Ne? Und ich bin die arme, betrogene Ehefrau. Ich tue was dagegen. Ich habe auch gar nichts gegen radikale Maßnahmen. Nur diese Maßnahme jetzt, was du da in der Firma machst. Ja, was hältst du denn halt, für halt, nein, lass mich sagen, die richtet sich ja gezielt nun auch gegen dich selbst. Und das finde ich beknackt. Ich kann deine Wut verstehen. Völlig d'accord. Aber ich finde es eben so dumm einfach auch, weil du dein eigenes Leben ruinierst damit. Ja, Andrea. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist ohne meinen Mann, ich liebe den einfach. Was soll danach kommen? Also wir werden natürlich jetzt hier im Rahmen dieses Gesprächs keine neue Strategie entwickeln können. du hast dich hier gemeldet, hast auch hier nochmal Dampf abgelassen. Ja. Hast du nicht Angst, dass das jetzt vielleicht auch rauskommt durch unser Gespräch? Nö. Das nicht. Der Mann schläft jetzt schon. Der arbeitet. Der arbeitet noch. Hoffentlich hat er im Büro kein Radio an. Der arbeitet nicht im Büro, aber ein Radio hat er an, aber der hört einen anderen Sender. Das hören wir gar nicht gerne. Also Andrea, meine Meinung weißt du. Du hast dich hier gemeldet. Gut. Und ich verabschiede mich von dir. Okay. Tschüss, Andrea. Jetzt ist ein Mädel dran und die heißt Janine. Hallo. Entschuldige, 22. Ja, ist richtig. Ich bin ja vielleicht doof, was hier steht. Hier steht auch Janine. Ja, ich bin auch Schütze, ne? Du bist auch Schütze? Ja. An welchem Tag hast du Geburtstag? Am 16. Dezember. Am 16. Dezember. Ja. Schützen sind tolle Leute, ne? Ja. Ja. Geht. Doch, komm, also ich hätte lieber im Mai oder so Geburtstag. Ja, ich habe das immer toll gefunden, im Winter Geburtstag zu haben. Ja, übrigens, dein T-Shirt ist echt stark. Das ist klasse, ne? Ich bin der Simpson-Fan. Ja, ich auch. Du auch? Ja. Ich mag diese Serie sehr, sehr, sehr gerne. Und du bist ein Nachtmensch. Absoluter Nachtmensch. Nachtmenschen. So wie du, ne? Ne, ich bin eigentlich kein Nachtmensch. Ah. Jetzt tauschen wir nicht weiter die persönlichen Dinge aus. Ich will jetzt wissen, was mit dir los ist. Ja, also ich rufe an wegen meinem Bruder. Mein Bruder ist ein Schwein. Dein Bruder ist ein Schwein? Ja. Wie heißt denn der Bruder? Mein Bruder heißt Jack. Nee, Jack. Nennen wir ihn Jack. Ja? Warum ist Jack ein Schwein? Ja, erstens, wenn er nachts zu faul ist, aufs Klo zu gehen, pinkelt er sich ein. Wie bitte? Er pinkelt ins Bett? Ja, er pinkelt ins Bett und schläft da dann wochenlang drin. Wohnt ihr denn in einer Wohnung? Ich habe mal mit ihm zusammen in einer Wohnung gewohnt. Also, meinem Vater gehört das Haus. Mhm. Und oben ist das aufgebaut worden, also ziemlich große Wohnung. Und da habe ich dann auch gewohnt und habe das dann so zwischendurch so mitgekriegt. Aber jetzt wohnst du nicht mehr bei ihm. Nein. Das heißt, du musst das nicht sauber machen. Nein, nein. Ja. Also es war so, dass ich die ganze Zeit sauber machen musste, also die ganze Bude und so. Ne? Also das ist ja schon mal hardcore. Der ist zu faul, aufs Klo zu gehen und pinkelt ins Bett. Genau. Und dann macht er das nicht mehr am nächsten Morgen sauber. Nein. Bah! Ja, das ist auch so. Das ist ja die größte Schweinerei überhaupt. Er pinkelt ins Bett, macht er dann auch schon mal andere Dinge ins Bett? Nee, also der pinkelt nur ins Bett, ne? Ja, was und, noch? Ja, dann wäscht er sich nicht, geht mit schwarzen Füßen ins Bett. Mhm. Und was macht denn der vom Beruf? Er macht gemeinnützige Tätigkeiten. Gemein, was ist das denn? Ja, das ist so, vom Sozialamt ist das. Ach so, ja. Also da arbeitet er dann an der Schule, so gärtnereimäßig. Mhm. Und so soziale Dienste. Ja, ja, genau. Mhm. Wie alt ist er? 28. 28. Er geht mit schwarzen Füßen ins Bett, was denn auch? Also das Bett ist ja schon so ein Hort der Ekelhaftigkeit ja, bei ihm. Ja, ne? Aber das ist ja nicht nur das Bett, das ist auch die Toilette. Die steht also so dermaßen ab, also da kann man nicht mehr drauf gehen. Mhm. Ja, also da ist Urinstein drin, also Stuhlreste und da pinkelt daneben das Klo. Ja, der Boden sieht auch saumäßig aus, da kann man also nirgendwo bei drauf treten. Wie sieht denn die Wäsche aus? Seine ja, auch nicht gerade sehr sauber. Wie oft wechselt er die Socken? Ja, alle zwei Monate, Er hat also schwarze Socken. Ne? Die Unterhose vielleicht einmal im Jahr? Nee, auch so nach ein paar Monaten. Also die sieht auch schon dermaßen saumäßig aus. Der wäscht sich auch nicht, der zieht frische Klamotten dann mal so an, ne? Und dann geht er dann so weg, ne? Janine, du bist doch so ein ganz ordentliches junges Mädel. Eine ja, junge, doch. Frische Frau, ne? Ja. Warum ist dein Bruder so, wie er ist und nicht so wie du? Das weiß ich nicht. Ich habe ja noch einen Zwillingsbruder, der ist genau wie ich, also sauber, ne? Mhm. Ich weiß es nicht. Der ist einfach zu faul. Auch die Wohnung. Da kann man auch nicht mehr drin wohnen. Ist total verwohnt über Spinnenweben. Fußboden ist total dreckig. Geschirr stapelt sich. Da kann ich mir vorstellen, und unter Geschwistern redet man ja offen auch und sagt schon mal ein offenes Wort. Ja, das habe ich auch getan. Ja, was sagt ihr denn dann? Gibt es da richtig Zoff zwischen euch? Ja, es gibt Zoff. Also, er lässt sich gar nicht bereden von dir. Nee, also es war auch schon mal so, dass mein Freund da mit oben war, also der hat schon Schock gekriegt, da musste er da mal aufs Klo und da hat er natürlich auch derbe Schock gekriegt. Ist er denn sonst eigentlich, ist Jack sonst im Prinzip ein netter Mensch? Oder? Naja, der hat auch einen ganz fiesen Charakter. Hat, und einige Macken. Ja. Ja, und du kannst dir das gar nicht erklären. Ist er falsch erzogen worden oder ist er mal außer in die Badewanne gefallen als Kind oder? Nee, weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Ich weiß es nicht, woher das kommt. Er wohnt ja jetzt also hier noch bei meinem Vater. Ne? Was sagt der Vater dazu? Ja. Der arme Mann muss doch einen zu viel kriegen, oder? Ja, der ist hier auch, aber ich weiß nicht, ob er mit dir reden will. Ich weiß es ja nicht. Will er? Er winkt ab, er will nicht. Also er geht auch nicht mehr hoch. Wie soll es denn weitergehen mit Jack? Das wird doch irgendwann böse enden, wenn er mal ganz alleine auf sich gestellt ist, oder? Ja, ich meine, er ist ja halt quasi auf sich alleine gestellt. Ja gut, aber er wohnt im Haus des Vaters noch, ne? Ja, aber das ist so, dass mein Vater geht da ja auch gar nicht mehr hoch und so. Das ist also katastrophal. Hast du Sorge, dass er völlig untergeht irgendwann mal, völlig versumpft? Ja, das ist dem egal. Es gibt ja so Geschichten, ab und zu irgendwie zu lesen in den Zeitungen oder im Fernsehen zu sehen, wo Leute so viel Müll in den Wohnungen haben. Ja, das haben. Hat er ja auch, Müllsäcke. Da sind schon überall Fliegen und alles Viecher und so. Das ist katastrophal. Ne? Du hast es aufgegeben, ihn verändern zu wollen. Ja. Und ihr sagt jetzt, okay, dann geh unter und mach, was du willst. Ja. Ja. Also anders geht das ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Schlimm, ne? Ja, also traurig, auch wenn jemand in der Familie so ist und man kann da gar nichts verändern und gar nicht irgendwie ein bisschen helfen. Nee, das ist es ja eben. Also ich habe es versucht, ne? Mein Freund hat es versucht, mein Vater hat es versucht, meine Mutter, die war natürlich genauso dreckig, davon abgesehen. Ah, da hat das vielleicht. Ich weiß es nicht, also Janine, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Und hoffen wir gemeinsam, wenn die Chancen auch schlecht stehen, dass Jack sich vielleicht doch noch ein bisschen ändert. Ja, ich glaube es mal nicht. Grüße herzlich deinen Vater von mir. Ja, mache ich. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt haben wir 1.30 Uhr und 13 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt, ich bin ein Schwein. Wer von euch ist ein Schwein und sagt, ich stehe dazu und hat Lust, mit mir zu reden? Das ist die Telefonnummer 0130 2911, so erreicht ihr uns hier. Und die Faxnummer 0130 1151 22. Und wenn ihr faxt, bitte vergesst nicht, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Weiter geht's jetzt mit Christian und der ist... Jetzt komm ich. Ja, jetzt kommt Christian. 27. Ja, grüß dich. Hallo. Hier ist Christian aus Göttingen und erstmal wollte ich sagen, ich bin kein Schwein. Also ich bin kein Schwein, weil ich meine Freundin nicht schlage und nicht ins Bett mache. Ja, das ist schon mal sehr beruhigend. Du wirst mir sofort sympathisch. Sehr, sehr, sehr nett, ja. Das ist geil. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich bin ein Schwein, weil ich Guido Horn heute Abend gewählt habe. Ich gratuliere dir. Das ist schön, dass du anrufst. Das passt zwar nicht direkt in unser Thema heute, aber ich finde, man muss darüber reden. Und das ist gut, dass du durchgekommen bist. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte Guido Horn auch gratulieren an dieser Stelle. Wahrscheinlich liegt er jetzt schon irgendwie betrunken im Koma irgendwo in der Ecke. Ich hoffe es. Du hast ihn gewählt. Ich habe ihn gewählt mit ein paar Freunden zusammen und es war eigentlich eine total geile Party. Wir haben eine schöne ISDN-Leitung und ein Programm über einen PC und wir konnten die Nummer mindestens 350 Mal wählen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Fans das genauso gemacht haben. Ich meine, 62% ist ja eine ganze Menge, ne? Auf jeden Fall. Also aus Göttingen kommen bestimmt 60%. Ja. Aus Göttingen rufst du an, ja. Ja, und wir haben wirklich alles gegeben und wir sind total begeistert, dass wir jetzt geschafft haben. Ich meine, ich finde ihn auch wunderbar und ich liebe ihn. Ja. Ganz im Ernst jetzt, findest du das Lied auch richtig gut oder war das jetzt so ein Sympathieeffekt, man wählt ihn jetzt? Nee, das Lied ist wirklich gut, weil er hat wirklich alles reingebracht, was so diese Schlagermusik in den ganzen Jahren noch gebracht hat, muss man ehrlich sagen. Weil da ist Herz, Schmerz, alles drin. Mhm. Also ich glaube ja, also wenn es jetzt Guido Horn schon geschafft hat, uns in Birmingham zu vertreten, ja, dann müsste es eigentlich auch, da sagen wir mal, Gerhard Schröder schaffen, Bundeskanzler zu werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, müsste also eigentlich, müsste doch eigentlich stimmen. Gerhard stimmen und ich hoffe natürlich am Sonntag, dass er es packt, auf jeden Fall. Christian, glaubst du denn, dass er in Birmingham eine Chance hat? Ja, das sieht natürlich ein bisschen finster aus. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die ganzen anderen Europäer können unsere Euphorie gar nicht verstehen. Ne? Die werden denken, die Deutschen sind jetzt ein bisschen daneben gelaufen. Ja, da muss ich dir zustimmen. Auf jeden Fall allein die Frisur schon, das kann keine Zustimmung. Hoffentlich zieht Guido Horn sich aus in Birmingham, damit wir seinen Oberkörper sehen. Er hat nämlich ein wunderschönes Brusttoupet und das muss rüberkommen. Und er sollte vorher noch ein paar Nussecken essen, damit die Röllchen noch ein bisschen dicker werden am Bauch. Da muss die Mutter mindestens 2 Wochen vorher backen. Die anderen Titel, die dort auch präsentiert wurden, gab es einen, wo du sagtest, wo du sagen würdest, eigentlich auch nicht schlecht? Du, der zweite Platz, den fand ich wirklich gut. Ja. Also wenn Guido Horn nicht mitgespielt hätte, hätte ich gesagt, das ist der Song, der wirklich was rübergebracht hat. Rosenstolz. Sehe ich genauso. Fand ich auch klasse, dass die den zweiten Platz gewonnen haben. Auf jeden Fall. Und alles andere war wirklich nur dünne Suppe, ne? Ja, das war eigentlich gar nichts. Und man muss ja dem armen Komponisten, jetzt fällt mir der Name gerade gar nicht ein. Siegel, ganz genau, dem. Ach, den müsste man eigentlich mal in den Arm nehmen und ganz doll drücken. Dem gönne ich das so richtig, dass er jetzt mal so richtig im Schatten steht. Ja. Der hat ja schon so viel Mist verzapft und uns schon akustisch mit so viel Zeug verdreckt, ne? dass das einfach jetzt nicht mehr zum Zuge gekommen ist. Das geht auch gar nicht. Man muss sich mal überlegen, er hat ja 3 Titel in das Rennen geschickt. Und das war alles Mist, ne? Von dem ganzen Zeug, es war so traurig, ich musste eigentlich Tränen lachen, weil also, es so bitter war. Wir freuen uns alle, einschließlich Christian aus Göttingen, dass Gildo gewonnen hat. Und wir drücken ihm natürlich alle die. Wie ist das eigentlich bei dem Grand Prix? Ist das auch mit Ted? Weißt du das? Na, ich weiß es nicht, ob es ein Ted ist. Ja, das vielleicht stimmt da wieder so eine alte Damenrennsch ab, ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja, da das wäre natürlich scharf, wenn da auch Ted wäre, dann müsste ganz Deutschland Gildo Horn immer. Ja, auf jeden Fall, also dann hätten wir wirklich gute Chancen, denke ich schon. Also wir wollen mal hoffen, im Mai ist das und bis dahin gibt es sicher noch viel zu reden über Gildo Horn. 1.5. Danke, wir denken dran. 1.5. Danke für deinen Anruf. Alles und schönen Gruß an die Kumpels. Tschüss. Ciao. Das musste jetzt gesagt werden. Jetzt haben wir einen Schlenker gemacht, weg von unserem Thema. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder bei unserem Thema sind. Melanie, 20 Jahre, ist ein Schwein. Hi. Hi. Ja, eigentlich bin ich ein Schwein, weil ich manchmal esse wie ein Schwein, aber dazu muss ich jetzt noch sagen, ich bin auch ein Schwein, weil ich Gildo Horn den Sieg überhaupt nicht gönne. Pfui! Ich bin absoluter Rosenstolz-Fan. Ja, okay, das ist ja noch okay. Ich höre also den ganzen Tag, die Schlampen sind müde von A bis Z durch. Ja. Ich finde die total klasse. Das am Rande, nee, ich esse manchmal wie ein Schwein. Wie isst man denn? Mit den Händen, mit den Füßen? Oder nee, nicht mit den Füßen, weil, nee, mit den Händen, also manchmal bekommt mich das und dann... Also vom Schnitzel über Steak, das packe ich dann einfach und stopfe mir halt irgendwie in den Mund rein, manchmal auch Nudeln. Also dann geht mir das so mit Messer und Gabel halt einfach zu langsam. Du nimmst ein ganzes Schnitzel in die Hand und stopfst es dir in den Mund? Ja, natürlich nicht das ganze Schnitzel, so einen großen Mund habe ich nicht. Aber ich hoffe, dass das Schnitzel zumindest gebraten war. Ja, klar. Also rohes Fleisch, nee, das muss nicht sein, kriegt man nur Durchfall von. Das stelle ich mir dann ja ganz wüst an deinem Tisch vor, ne? Ich packe dann irgendwie so die... Ja, die Aktionslust und du manscht in dem Essen richtig rum. Ja. Was war in deiner Kindheit los? Ja, ich weiß nicht, in meiner Kindheit. Meine Kindheit war eigentlich okay. Also. Sie war ganz glücklich, die Kindheit. Du durftest aber nicht manschen und mit Dreck spielen oder sowas. Nee, nie. Und da haben wir es schon. Wenn ich irgendwie so in der Limo mit dem Strohhalm geblubbert habe, dann hat mein Opa immer voll den Abraster gekriegt. Ja, und jetzt hast du eine eigene Wohnung, gehe ich davon aus, und da kannst du richtig die Sau auch rauslassen. Ne? Ja, nicht immer nur bei mir zu Hause. Also das letzte Mal, dass es mich überkommen hat, war zu Halloween. Ja. Wir hatten da irgendwie so ein, weiß nicht, kleines Ritual gefeiert und danach irgendwie Steak gehabt und das habe ich dann halt gepackt und sie haben ja in den Mund geschoben. Davon existiert sogar noch ein Beweisfoto. Melanie, was sagen denn deine ordentlichen, netten, jungen Freunde dazu? Ach, die waren auch nicht so ordentlich. Also man mag dich auch, obwohl du schon mal Schnitzel und Steak mit der Hand isst. Ja, ich weiß nicht, ob man mich mag. Also meine Freunde mögen mich sicherlich, denke ich. Aber es beschränkt sich nur auf diesen oralen Bereich, sage ich, auf die Essgewohnheiten. Das Schweinsein. Ja. Ja, also mittlerweile schon. Früher war ich da, hatte ich dann noch so ein paar andere Anwandlungen. Nämlich? Ja, ich weiß nicht. Also meine Oma hatte die nette Angewohnheit, mir also am Wochenende immer das Frühstück ans Bett zu bringen. Das fand ich ja eigentlich ziemlich klasse. Nur man konnte ihr nicht abgewöhnen, mir immer Brötchen mit Quark und Holundermarmelade zu geben und ich wollte das Zeug nicht. Gesund. Ja, ich habe ihr lecker. Gesagt, ich mag das Zeug nicht und ich mochte es nicht. Hast du das Brötchen mit der Holundermarmelade aus Wut ins Bett reingeschmiert? Nee, nicht ins Bett, ich habe es hinterm Bettkasten runtergeschmissen auch und irgendwann fing das an zu modern und dann kam das dann raus und da war meine Oma ziemlich sauer. Und die arme Oma musste das dann sauber machen. Nee, sie hat mich dazu verdonnert, das ist richtig zu machen. Aber diese Zeiten sind vorbei, die sind lange her, die waren in deiner Jugend. Ja. Jetzt beschränkt sich das nur noch aufs Essen. Sehr beruhigend und vom Charakter her bist du ja eine ganz nette. Wie kommst du jetzt dazu? Das merke ich. Ich rede hier mit so vielen Leuten, ich merke das immer sofort, wie jemand drauf ist. Ich weiß nicht, also ich kenne genug Leute, die halten mich alles andere als nett. Du bist ein tolles Mädchen. Echt? Frag mal meine Kollegin, was die dazu meinen. Ich glaube, die können dich für verrückt erklären. Ich verlasse mich da auf meinen gesunden männlichen Verstand und das Gefühl. Melanie. Hat jemand sowas, der Gildo Horn-Fan ist? Ja, manchmal schon. Wie siehst du? Ich könnte dich vielleicht so noch umstimmen. Aber nee, eine freche Buste. Ich mag freche junge Mädchen. Melanie, jetzt langt's auch mit uns beiden. Danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Und guten Appetit, ne? Ja, danke. Tschüss. Andrea, 32. Hallo? Ja. Ja, hallo. Andrea, jetzt bist du dran. Genau. Und du hast dich hier gemeldet zu diesem heiklen Thema. Ganz genau. Warum? Weil du ein Schwein bist. Weil ich ein Schwein bin. Ich mag dich aber eigentlich. Du magst mich? Ich bin auch Fan. Aber du bist ein Schwein, weil du da ein Hirschgeweih hängen hast. Das ist kein Hirschgeweih, sondern ein Rehbock. Muss ich dich jetzt belehren? Man hat mich auch belehrt. Du bist also eigentlich echt? Ja, natürlich ist es echt, ja. Das ist furchtbar. Das hat mir ein sehr treuer Fan geschickt. Und zwar ist das ein Geweih, das schon 60 oder noch mehr Jahre alt ist, vom Opa. Und die Zuhörerin hat mir das geschickt, weil sie weiß, dass ich solche Geweihe schön finde. Und jetzt hat dieses Geweih seitdem einen Ehrenplatz da. Aber wie kann man denn sowas schön finden? Ich habe es ja nicht selbst geschossen. Ich vermute, du bist Vegetarierin. Auch, ja. Ja, siehst du, dann ist das natürlich ein schwieriges Gespräch jetzt zwischen uns beiden. Abgesehen davon, dass ich Vegetarierin bin, ja, das ist ein anderes Thema, aber ich finde Hirschgeweihe pervers, wenn die irgendwie ausgehängt werden. Und normalerweise verlasse ich sofort den Raum, wenn ich sowas sehe. Dann ehrt mich das ja besonders, dass du dennoch Fan bist, ja, und diese Sendung aufguckst. Jede Nacht fast. Du klebst wahrscheinlich dann auf dem Fernseher das Stückchen zu, wo das Hirschgeweih ist. Aber irgendwie ärgert es mich doch jede Nacht. Wirklich? Ja. Dann sag dir doch ganz einfach, es ist aus Plastik. Das würde mich freuen. Ja, es ist zwar nicht aus Plastik. Ich finde so Geweihe sehr archaisch. Das gefällt mir so gut. Ich kann es gar nicht näher erklären. Ja, aber ich finde es furchtbar. Ja. Ich habe die Tage ein Witz gehört. Da wurde jemand gefragt, der ein Hirschgeweih auch hatte, ob er nicht eine hübsche Freundin hätte, die er sich da hinhängen könnte. Ja, das ist so ein bisschen böse. Na, aber das ist das. Für mich ist es also zum Beispiel das Gleiche. Ich würde ja niemals ein Hirschgeweih mit einer hübschen Freundin vergleichen. Niemals, nein. Da wäre die hübsche Freundin mir schon wichtiger als das Hirschgeweih. Aber er hat es da hängen gehabt mit der Begründung, er findet es schön. Ja, so sind die Geschmäcker anders. Ja. Ich merke schon, man kann sich da nicht richtig erklären. Ich finde es ganz nett und du findest es nicht nett und wir respektieren das gegenseitig. Ja, Respekt ist sehr wichtig. Mehr kann man nicht machen. Ich kann dich aber beruhigen, dieser Hirsch hier hinten, das weiß ich. Der ist aus Porzellan. Das ist schön. Der ist nicht echt und nicht ausgestopft. Das ist okay. Ne, das ist auch okay. Das ist wunderbar. Ja. Noch was zu Gildohorn, ich habe ihn heute auch gewählt. Du hast ihn auch gewählt? Ja. Ich glaube auch, dass, wenn man so eine demoskopische Erhebung machen könnte, hier von unserem Publikum, jetzt alle, die hier bei der Sendung sind heute Nacht, ich glaube, dass weit die Hälfte auch Gildohorn-Fans sind. Ja, ich bin gar nicht mal Fan, aber ich finde, wir haben einfach nichts zu verlieren, weil mit der anderen Suppe würden wir da keinen Blumentopf gewinnen und ich finde, wenn, dann Gildohorn. Glaubst du denn an Chancen in Birmingham? Meine Info ist, dass es auch über TED geht und von daher denke ich schon, dass wir da Chancen haben. Wir haben ja 80 Millionen Menschen in Deutschland, ne? Ja. Wenn wir da vielleicht 30 Millionen mobilisieren könnten. Ja. Aber wir werden noch kräftig die Werbetrommel rühren, bis dahin. Das ist gut. Andrea, danke für deinen Anruf. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Marika. Marika ist 23. Ja, hi. Hi. Und zwar, ich glaube, ich könnte mich schon eher unter die Kategorie Wildsau einordnen. Wildsau? Ja, weil ich habe nämlich ein Problem. Wie spannend. Ja, ich furze immer überall und ich rülpse immer überall, wo ich jung stehe. Aber das macht doch kein junges Mädchen. Doch, ich mach das. Ich sag mir mal lieber einmal furzen, als 5 Mark beim Arzt bezahlen. Ich meine, der gute Alte macht die Luther. Hat das ja auch immer propagiert, das soll man tun. Und für ihn war das ein Beweis, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und ja, wahrscheinlich hast du sehr viel Martin Luther studiert. Nee, und überhaupt nicht. Nachdem hast du gedacht, dann mache ich das jetzt auch. Wo machst du es denn überall? Also morgens, wenn ich wach wäre, das erstmal blähen lassen, so weiß ich nicht. Im Bett? Ja. Jetzt muss ich völlig indiskret fragen, geht das einher dann auch noch mit einem Lungenzug? Wie? Wie? Ich meine damit, ich kann es ja mal klarer ausdrücken, atmest du es dann auch noch ein? Riechst du es auch gerade? Da ist also deine ethisch-moralische Grenze. Also so weit geht es dann doch nicht. Nee. Habe ich alles schon gehört hier. Also morgens geht es dann schon los im Bett und dann? Ja, und dann halt so, wo ich dann halt bin. Ne? Wo bist du denn tagsüber? Arbeitest du? Nicht Job im Moment. Was? Wo? Also ich betreue Zwillinge. Du betreust Zwillinge und du pupst den Zwillingen dann immer ins Gesicht? Die sind erst 3, die pupsen auch, dann muss ich immer tierisch lachen. Achso. Dann pupst ihr da um die Wette, ihr 3. Ja, ab und zu. Also die interessiert das noch nicht so sehr. Nee. Aber die Zwillinge haben vermutlich auch Eltern. Ja. Und kriegen die das auch schon mal mit? Also meistens bin ich mit denen allein, aber wenn, dann muss ich mich selbst zusammenreißen. Also du hast schon, du nimmst dich ja schon ein bisschen so in Acht, wenn da andere Leute dabei sind. Nicht unbedingt. Also wenn ich außerhalb vom Zuhause bin, dann versuche ich das schon, also mich in Acht zu nehmen. Mhm. Ich hatte mal so ein peinliches Beispiel beim Zahnarzt, da hatte ich irgendwie eine Erkältung und musste dann husten und habe mich dann so angespannt, dass mir dann glatt einer rausgerutscht ist und das war dann ziemlich peinlich. Ja, wobei, das ist ja vielleicht noch erklärbar, ne? Ja, aber... Da wird der Onkel Doktor auch gedacht haben, naja, es ist halt wegen des Hustens. Schlimmer wäre es, wenn du da liegst auf dem Zahnarztstuhl ne, und würdest dann ganz einfach mal so zwischendurch ein. Aber das machst du ja nicht. Warum bist du so, wie du bist, Marika? Na, ich denke mir... Warum nicht? Ja, natürlich, aber trotzdem. Ich meine, wenn ich blähe und immer zurückhalte, ne? Ist gar nicht gesund, ne, für den Körper. Nee, ja. Dann muss ich zum Arzt gehen und das dann wieder kosten. Genau. Wie auch immer und. Herr Seehofer wird dir sicher zustimmen. Der guckt ja auch diese Sendung immer nachts, habe ich gehört. Ja, schön gut. Ja. Vielleicht pupst der ja auch manchmal. Weiß, ja. Weiß man ja nicht. Wie sieht's denn bei euch zu Hause aus, wenn du bei deinen Eltern bist? Meine Mutter furzt auch. Ich glaube, von der habe ich das. Vielleicht, wenn die bei der Ampel geht oder so, dann lässt sie auch erstmal. Also innerhalb der Familie ist das gar kein Tabu. Also ihr macht das dann. Ja, ich glaube schon. Nun ist ja dieses eben verbunden nicht nur mit einem bisweilen obszönen Geräusch, sondern eben auch mit Gerüchen. Ist dir das denn nicht peinlich, wenn dann deine Mutter dich wahrnimmt per Geruch? Nö. Nö, ist ja völlig egal. Nicht. Aber meine Freundin, die sitzt neben mir, die verdreht immer die Augen und die sagt schon, boah, das ist ja schlimm. Und also vor der Freundin machst du es auch zu Hause? Ja, die riecht sich tierisch darüber auf, die kann das überhaupt nicht leiden. Kann ich gut verstehen. Also mir wäre das auch unangenehm. Wenn wir beide jetzt zum Beispiel irgendwo sitzen würden und du würdest dann immer loslegen, fände ich auch nicht gut. Ja. Wäre eine Belästigung. Ja, vielleicht. Ja. Also so in den eigenen vier Wänden ist ja okay, ne? Aber man muss immer so ein bisschen austarieren, ob man den anderen vielleicht dann doch nicht zu sehr ihm auf den Schlips tritt, ne, damit. Du rülpst auch gerne, sagst du. Ja. Wie ist denn das, wenn du zum Beispiel Pizza essen gehst? Das geht eigentlich. Also das kann auch passieren in Restaurants? Ja. Ja. Aber dann leiser eher, so mit der Hand davor und dann streng ich mich schon an. Wie reagieren denn deine Freunde, die Männer darauf? Och, mit Männern habe ich nicht so viel am Hut. Hast du nicht viel am Hut? Hast du auch keinen Freund gehabt, doch? Nee. Noch nie? Nee, eher Freundin. Bist du lesbisch oder was? Weiß ich nicht. Achso. Also so eine richtige intime Beziehung hatte ich eigentlich noch nicht. Vielleicht liegt es ja daran, Marika. Nee, weiß ich nicht. Wer weiß. Kann sein, dass die Männer da oder die Frauen auch gar nicht so drauf stehen, wenn du immer rumpupst. Weiß ich nicht. Könnte man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen. Ne? Machen wir uns mal Gedanken drüber, so bis morgen. Mal sehen, was dabei rumkommt. Das weiß ich nicht. Willst du gar nicht so? Nee. Ja, also ich meine das mit dem Rülpsen, also mit dem, wenn man Luft ablässt, also beim Pupsen, dann ist es ja eher so, dass es auch schon mal leise ist. Ich meine, das Rad hat ja nicht immer so laut. Ja, ja. Und dann versuche ich auch manchmal diesen Geruch aus dem Weg zu gehen oder so. Aber wenn ich dann rülpse oder so, das so richtig aus vollem Munde, dann ist das schon peinlich manchmal. Ist schon peinlich. Also die Bezeichnung, deine eigene Bezeichnung war schon, glaube ich, zutreffend. Ne? Ja, ich mache das auch manchmal gar nicht so bewusst. Wildsau, ne? Die Wildsau Marika. Ja, der Vorsprecher vorhin, der sagte, ob ich jetzt auf Kommando rülpsen könnte. Kannst du das? Ja. Dann mach mal. Nein, jetzt träume ich nicht. Bitte. Das war Marika, 23 Jahre. Tschüss. Aber ich heiße nicht Marika, Malika. Ach, ist doch egal. Malika. Malika, ne? Malika, ja. Und du hast gerade so schön gerülpst. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss. Katharina. 42 Jahre alt. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, ich bin ein Schwein. Ja, ich nicht, aber mein Bruder. Mhm. Was ist denn los, Katharina? Ich habe für meinen Bruder mal einen Kredit aufgenommen, auf meinen Namen. Mhm. Wie viel? Ja, und es hat sich so zusammengeläppert, bis knapp 30.000 Mark. Mhm. Und er hat ja auch eine Zeit lang gezahlt, solange meine Eltern lebten. Ja. Und dann ist mein Vater verstorben. Und meine Mutter, da ist alles ein bisschen verzwickt bei uns in unserer Familie. Ja, ja. Dann, meine Mutter wurde dann schwer krank. Wir hatten eine Zeit lang mit meiner Mutter nicht gesprochen. Mhm. Und dann, aber wo ich dann hörte, dass meine Mutter sterben musste, habe ich die aufgenommen und da war mein Bruder mir böse drüber. Dass du die Mutter aufgenommen hast? Er hat zu mir gesagt, ich wäre falsch. Mhm. Jetzt erzähl mir aber noch ausführlicher die Geschichte mit den 30.000 Mark. Du hast für den Bruder diesen Kredit aufgenommen. Ja, auf meinem Namen. Auf deinen Namen. Und ich gehe mal davon aus, weil du auch sehr traurig jetzt bist und sehr verzweifelt. Aber er zahlt nicht mehr. Dass du das die Schulden jetzt am Hals hast? Ja. Wie viel hast du jetzt noch am Hals? Das sind so ungefähr 27.000. So viel noch? Ja. Und er zahlt überhaupt gar nichts mehr? Nein. Hast du denn damals, als du den Kredit aufgenommen hast, wann war das? Wie lange ist das her? Gott. Mein Vater ist jetzt 9 Jahre tot. Mhm. Also schon eine ganze Weile. Ja. Hast du das damals denn unterschreiben lassen von ihm? Das war ja mein Fehler. Ich hatte es so vertraut. Hause. Ist nur mündlich alles gelaufen. Ja. Weswegen wollte er überhaupt so viel Geld haben? Er hat mir gesagt, er hat auch viele Kinder, 4 Kinder. Mhm. Und er könnte den Strom nicht zahlen, Miete nicht zahlen. Und das hat sich dann aber immer wieder neu aufgenommen. Ich habe immer wieder neu aufgenommen. Ich war so dumm. Aber das war eben halt das Vertrauen. Also der hat das Geld, du weißt gar nicht genau, irgendwie verprasst. Ja. Hat das denn wenigstens für die Familie gebraucht oder hat das sogar privat irgendwie für Luxusartikel ausgegeben? Er hat eine schöne Wohnungseinrichtung. Und ich komme nicht mehr raus. Hast du einen Beruf, einen Job? Ja. Ja. Ich vermute auch mal, dass du nicht so ganz sehr viel verdienst. Das heißt, diese Belastung, die Abzahlung dieses Kredites ist für dich eine sehr schwierige Sache und eine sehr belastende Sache. Ja, bei mir wird schon gefändet und ich habe jetzt Angst, dass ich meinen Beruf verliere, weil ich auch Gerichtsbriefe kriege. Ich schaffe das nicht mehr. Katharina, ich weiß natürlich juristisch da eigentlich, ich weiß da nicht Bescheid in solchen Sachen. Trotzdem, hast du dich denn mal erkundigt bei einem Rechtsanwalt, ob man vielleicht nicht doch was machen kann, obwohl da nichts Schriftliches vorliegt? Habe ich schon. Hast du schon gemacht? Ja, solange, weil ich keine Unterschrift habe, kann ich gar nichts machen. Der Kredit läuft auf meinem Namen und ich muss zahlen. Du hast dich also von jemandem beraten lassen, der davon Ahnung hat? Ja. Und ich war auch schon bei der Schuldnerberatung, aber ich kann nicht mehr. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Du hast den Eindruck, dass dir das alles bis zum Halse steht im Moment? Ja, genau. Mhm. Und ich habe jetzt 2 Enkelkinder und eigentlich freue ich mich auf die Enkelkinder, aber ich kann nichts machen. Ich kann mich einfach nichts leisten. Mhm. Katharina, wie viel Belastungen monatlich sind das denn, die du abzahlst? Die wollen von mir monatlich 500 Mark. Und das kannst du nicht. Mhm. Darf ich dich fragen, wie viel du verdienst im Monat? Wenn ich die Miete jetzt abziehe, das ist eine Dienstwohnung, die ich habe. Mhm. Und wenn die Miete abgezogen ist, kriege ich 1450 Mark und davon werden noch 600 Mark gespendet. Und was machst du vom Beruf? Ich bin Schulhausmeisterin. Liebe Katharina, jetzt überlege ich gerade, was man noch machen könnte. Du warst bei der Schuldnerberatung, du warst bei einem Rechtsanwalt. Ich habe im Moment keine Idee, aber auf jeden Fall merke ich, dass du sehr, sehr traurig und sehr verzweifelt bist. Ja, und ich muss ehrlich zugeben, ich abends, wenn ich so alleine bin, wenn mein Freund nicht da ist, der weiß da gar nichts von, dann trinke ich mir schon mal einen. Gebe ich zu. Also so kommt eins zum anderen und somit wird die ganze Situation immer schlimmer. Ja. Denn das darf eigentlich nicht passieren, Katharina, dass du jetzt noch Alkoholikerin wirst. Nee, ich möchte für meine Enkelkinder noch da sein. Ich kann das finanziell gar nicht richtig beurteilen, aber ich habe so das Gefühl, wenn du das jetzt so erzählst, dass es doch irgendeinen Weg geben muss, dass du da rauskommst. Und es darf nicht sein, Katharina, dass du das deshalb wegen dieser scheiß 27.000 Mark so sehr am Leben verzweifelst und verzagst. Denk mal auch noch an die schönen Seiten. Denk an deine Enkel. Du hast gerade von einem Freund gesprochen, dass du einen Freund hast. Ja. Und wahrscheinlich machst du auch deinen Job ganz gerne, wenn du Schulhausmeisterin bist. Ja, mache ich auch. Versuch doch, ich kann dir jetzt konkret gar nichts Richtiges sagen, aber nur die Bitte, versuch doch auch mal noch die guten Seiten zu sehen. Du bist so traurig und bist so eingenommen jetzt von den schlimmen Sachen, die da auf dich eingedroschen wurden von außen, von Seiten des Bruders. Ich möchte gerne Folgendes vorschlagen. Ja. Das wirst du wahrscheinlich kennen. Heute Abend ist der Peter hier. Der Peter ist mein Psychologe. Ja. Mit dem möchte ich gerne jetzt noch ein bisschen reden. Mhm. Und vielleicht hat der Peter ja noch irgendeine andere Idee, wie man dir vielleicht helfen könnte. Auch jetzt richtig faktisch, finanziell, was man da irgendwie anstellen könnte. Und ich möchte dir nochmal Mut machen, liebe Katharina. Einmal, verzage jetzt nicht am Leben. Es wird auch hieraus irgendwie einen Weg geben, dass du da rauskommst. mach bloß keinen Blödsinn und tu dir bloß nichts an. Ich habe fast schon ein bisschen die Sorge, dass du da auch drüber nachdenkst. Habe ich schon öfters. Mhm. Das darf nicht passieren. Denk jetzt wirklich auch mal, wie gesagt, an deine Enkelkinder. Ja. Und lass die Finger von der Flasche. Wenn du da einmal nämlich drin und dran hängst, wie du da wieder weg von kommst, das weiß ich zu Genüge, was ich hier schon alles gehört habe. Das ist so, so schlimm und so schwierig. Wenn ich meinen Beruf verliere. Eben, eben. Ja. Liebe Katharina, leg mal auf. Mhm. Und der Peter wird dich gleich, so schnell es geht, zurückrufen. Ja, okay. Und versuch ein bisschen Mut zu fassen. Mhm. Ja? Ja. Und gleich die Flasche jetzt in den Spülschrank kippen, wenn du jetzt irgendwas neben dir stehen hast. Ja, okay. Ja? Mhm. Tschüss, Katharina. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Miriam. Und Miriam ist 28 Jahre alt. Hallo? Ja, hallo, Jürgen. Das war jetzt sehr traurig, ne, was wir da gerade gehört haben. Von einem Schwein, wie dein Bruder die Katharina fertig macht. Ja, ich wollte auch sagen, also ich soll auf gar keinen Fall irgendwie ein Leben wegschmeißen, jetzt nur wegen Geld und so. Ich denke mal, das ist eine Sache, die sich irgendwie immer lösen lässt und das ist dann auch nicht wert. Ich denke von ihrem Bruder eigentlich auch fair, wenn er hingehen würde und würde halt eben unterschreiben, dass es halt für ihn auch war. Ne? Mhm. Sowas fände ich dann schon fair, weil ich denke, sie ist schon arg verzweifelt. Mhm. Ne? Sehr verzweifelt, ja. Ja, und dann noch eben zu dir noch, ich finde deine Sendung toll, wir gucken die oft an, werden uns auch schon oft können melden. Mhm. Ich habe eben so ein richtiges Schwein, also charaktermäßig. Hast also, du? Der lügt, wenn er das Maul aufmacht, ich sag's so wie ich. Handelt es sich um einen Mann? Ja, ja. Aha. Also er ist 1,5 Jahre jünger wie ich. Mhm. Und er belügt mich eigentlich ständig. Also es fing schon an, wo ich ihn kennengelernt habe, als er mich auf Schritt und Tritt verfolgt hat. Dann hat er mich endlich gehabt, dann fing er an, mich anzulügen. Mhm. Und am Anfang habe ich das ja eigentlich noch nicht gemerkt. Fand ich das auch noch nicht so schlimm. Mhm. Nur wenn ich es dann merke und er lügt dann weiter, dann werde ich sauer. Und dann verkauft er mich ja für dumm. Mhm. Ja, und es geht dann bis hin, er muss das Auto abschleppen mit dem Kollegen und dann er war mit dem Kollegen noch was hinterher trinken und das war dann seine Ex-Freundin und er geht in die Schule, ja, und dann erfahre ich, er war gar nicht in der Schule. Also ständig... Ist das denn jetzt so, dass ihr ein Verhältnis miteinander? Ja, ja. Ja, ihr seid zusammen quasi, ne? Ja, ja, das Schlimme ist, ne, ich habe noch eine Tochter, ne, das hat er eben der Hammer gebracht, der hat meine Tochter am Geld angepumpt, die ist 8 Jahre alt, ne, er hatte Geburtstag. Und hat ihr eben gesagt, sie darf mir das nicht sagen. Oh, das sind aber üble Methoden. Ein 8-jähriges Mädchen dann auch noch zum Lügen zu verführen. Genau, und das war das Streitthema eigentlich gestern, weil es war dann eben so, meine Tochter hat sich mir anvertraut, weil sie muss mich eigentlich fragen, bevor sie sowas macht. Um wie viel Geld ging es da? Es war nicht viel, es waren 30 Mark. Mhm. Also so wie er sagt. Aber es geht ja ums Prinzip auch. Wie er sagt, ne? Ja. In Anführungsstrichen. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass Geld gefehlt hatte, weil sie hatte es zum Geburtstag bekommen. Und ich habe sie auch gefragt, wo sie das hin hat und habe eigentlich gedacht, sie hat halt, was weiß ich, in die Gegend rumgeschmissen, verschenkt, sonst was. Und habe sie eigentlich deswegen auch noch beschimpft. So. Also, Miriam, was du da jetzt andeutest und erzählst, warum schießt du den nicht in den Wind? Ja, das war das Problem. Ich habe ihn ja schon öfters in den Wind geschossen, aber dann macht er Psychoterror. Dann telefoniert er mit mir, beziehungsweise ruft mir Tag und Nacht an. Also, das ist dann noch schlimmer, ne? Was sind das für Männerstimmen neben dir? Ja, das ist mein Schwein daneben. Das ist er? Der will bestimmt auch noch was sagen. Miriam, wir haben nicht mehr so lange Zeit. Gib ihm mir mal bitte sofort. Dann müssen wir auch keine Zeit vertrödeln. Gib ihm mir mal. Ich gebe ihm, okay. Hallo Jürgen. Wie heißt du? Hallo. Wie heißt du? Michael. Michael, ja Michael, das sind ja üble Dinge, was ich da höre von dir. Ja, ich weiß, es sind üble Dinge, aber ich will jetzt nur die üble Dinge, die waren zwar keine guten Zeichen von mir, das was ich gemacht habe, ich sehe das ja auch ein, dass es nicht für mein Charakterverhalten nicht korrekt war. Ja. Aber ich meine halt jetzt die Verhaltensweise, wo sie mir gegenüber geht, also die fand ich auch dementsprechend, da sagt sie, weiß Gott was, ich steht mit der schlafe oder mit der schlafe und weil ich jetzt nicht in der Schule war und sag, ich bin daheim, das glaubt die mir ja gar nicht mehr. Also du wirfst ihr vor, dass sie dich auch beschuldigt, ja, ja, zu Unrecht beschuldigt. Ja, auch in dem Sinn. Sie sagt, ja, also gestern war das das heißeste Thema, da sagt sie mir, Mädel, ich weiß, Karin heißt sie. Mhm. Das, was sie weiß, dass ich mit der Karin im Bett gelegen bin, dass ich mit ihr also Geschlechtsverkehr gehabt habe, habe ich gesagt, ja, halte mal. Also Miriam, also ist aber gut, also ich habe mit keiner anderen was angefangen. Ich habe also Michael, Treue gehalten. Wir werden euer Problem jetzt nicht lösen können. Weil nein. Also wenn ich dir das jetzt sage, dann meine ich das richtig so. Ich habe in dem Sinn keine Freundin und... Michael, wir werden das jetzt nicht lösen können. Die Sendung ist gleich zu Ende. Ich kann euch beide nur einfach bitten, setzt euch jetzt zusammen, rauft euch zusammen und redet ganz ehrlich miteinander. Ganz knallhart ehrlich. Ja. Und dann zieht die Konsequenzen aus dem, was rauskommt. Wir müssen Schluss machen. Ja. Alles Gute, schönen Gruß an Miriam nochmal. Alles tschüss, klar, ciao. Jürgen. Also ciao. In der Technik, heute Nacht Markus Liebetanz, morgen sind wir wieder da, Punkt 1 Uhr, Radio 1 live für der Fernsehen mit einer offenen Sendung. Ciao, ciao.